durch meinen Wecker dreh mich um sie, meine Frau wird immer fetter. Es ist immer gleich jeden Tag. Ich stehe auf und geh ins Bad. Es wird sich überhaupt nichts mehr bessern. Es wird genau derselbe Scheißtag wie gestern. Ich nehm einen Kaffee und exe ihn. Renn los um die Bahn, um sechs zu kriegen. Steig ein und denke in der Bahn. Ich wollt nie so werden, als wir Kinder waren. Ich seh im Büro die gleichen Gesichter wie jeden Scheißtag. Die meisten sind Wichser. Mich kotzt alles an, doch ich ertrag es. Freu mich nicht auf das, was mich daheim erwartet. Nehm den Schlüssel und öffne die Haustür. Denke mir nur, was wohl aus mir. Wo komm ich hin? Ich will jetzt in den Schritten, doch sag mir wohin. Sag mir nur wann, wo soll ich lang? Ich will nur wissen, wo ich ihn finden kann. Ich wach auf durch laute Stimmen. Es gibt keinen Ort, an dem ich zu Hause bin. Es stinkt und ich lieg in der Gosse. Mir ist kalt und schlecht, ich muss kotzen. Ich hab Schweiß auf der Stirn und ich zitter. Fuck man, ich brauch endlich Geld für meinen Ticker. Ich kann an nichts anderes denken, ich brauch einen Schuss. Keine Zeit mehr verschwenden, ich brauch einen Schuss. Muss aufstehen und raff mich auf. Glaub, die Welt hasst mich und ich hasse sie auch. Denk kurz an Freunde, denk kurz an Eltern. Doch bin allein und bettel Fremde um Geld. Scheiß, als ich endlich genügend hab, hol ich mir, was ich brauch vom Typ im Park. Ihr könnt denken, dass das verrückt ist. Ganz ehrlich, ich bin glücklich. Mich irgendwie nicht, die Sicht aufs Meer ist unglaublich. Ich entscheide mich dann für irgendein Outfit. Kann mich nicht für ein KN scheiden, doch steig letztendlich in den Benz ein. Ich war los, drück auf Play, mach laut und will, dass jeder hört, wie der Sound pumpt. Ich hör Jay-Z, Dipset und pack und hol dann meine eine Klick Jungs ab. Gefahren zum Saufen an Strand, machen Barbecue und rauchen paar Platz. Saufen weiter an irgendeiner Klapper, machen Chicks in irgendeinem Klapplack. Ich sag, dass ich jetzt sterben kann, weil es nicht mehr besser werden kann. Yeah. Wo soll ich hin? Wo komm ich hin? Ich will jetzt in den Schritten, doch sag mir wohin. Sag mir nur wann, wo soll ich lang? Ich will nur wissen, wo ich ihn finden kann.